Und er führte mich zu dem Tore, das nach Osten hin gewendet ist. Fürwahr, da erschien die Herrlichkeit des Gottes Israels in der Richtung von Osten her, und ihr Brausen glich dem Brausen gewaltiger Wasser, und das Land leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und der Anblick, den ich hatte, glich dem Anblick, den ich gehabt hatte, als er erschien, die Stadt zu verderben, und der Anblick des Gefährts, das ich sah, glich dem Anblicke, den ich am Flusse Kebar gehabt hatte, und ich fiel auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit Jahwes betrat den Tempelbezirk durch das Tor, dessen Vorderseite in der Richtung nach Osten lag. Und Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof, und fürwahr, der Tempel war erfüllt von der Herrlichkeit Jahwes. Und ich hörte jemanden vom Tempel her zu mir reden, während der Mann noch neben mir stand, und er sprach zu mir, Menschensohn. Hast du gesehen die Stätte meines Throns und die Stätte meiner Fußsohlen, wo selbst ich für immer inmitten der Söhne Israels wohnen will? Und das Haus Israel soll meinen heiligen Namen fortan nicht mehr verunreinigen, sie und ihre Könige, durch ihre Abgötterei und ihre Opferhöhen und durch die Leichen ihrer Könige, indem sie ihre Schwelle neben meine Schwelle und ihre Pfoste neben meine Pfoste setzten, so dass nur die Wand zwischen mir und ihnen war. Und so verunreinigten sie beständig meinen heiligen Namen durch ihre Gräuel, die sie verübten, so dass ich sie in meinem Zorne vertilgte. Nunmehr werden sie ihre Abgötterei und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten, damit ich für immer unter ihnen wohne. Du aber, Menschensohn, beschreibe dem Hause Israel den Tempel, damit sie sich ob ihrer früheren Verschuldungen schämen. Und wenn sie sich schämen wegen alles dessen, was sie verübt haben, dann tue ihnen kund die Gestalt des Tempels und seine Einrichtung und seine Ausgänge und seine Eingänge und alle seine Einrichtungen und alle seine Ordnungen und schreibe es vor ihren Augen auf, damit sie auf seine ganze Gestalt und alle seine Einrichtungen Acht haben und sie ausführen. Dies ist die Anordnung in Betreff des Tempels, auf dem Gipfel des Bergs soll sein ganzer Bereich ringsum als hochheilig gelten, fürwahr, dies ist die Anordnung in Betreff des Tempels. Und dies sind die Maße des Altars in Ellen, die Elle zu einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite gerechnet, seine Grundeinfassung soll eine Elle und in der Breite eine Elle betragen und sein Gesims bis zum Rande ringsum eine Spanne. Und dies ist die Höhe des Altars, von der Grundeinfassung am Boden bis zur unteren Einfriedigung zwei Ellen und die Breite eine Elle, und von der kleinen Umfriedigung bis zur großen Umfriedigung vier Ellen und die Breite eine Elle. Und der Opferherd maß vier Ellen, und vom Opferherde nach oben erstreckten sich die Hörner, vier an der Zahl. Und der Opferherd hatte zwölf Ellen Länge bei zwölf Ellen Breite im Gewirt an seinen vier gleichen Seiten. Und die Umfriedigung hatte 14 Ellen Länge bei 14 Ellen Breite an ihren vier gleichen Seiten und die Einfassung ringsumher eine halbe Elle und die Vertiefung an ihr eine Elle ringsum. Seine Stufen aber waren nach Osten gewendet. Und er sprach zu mir, Menschensohn. So spricht der Herr Jahwe, dies sind die Bestimmungen in Betreff des Altars für den Tag, wo er angefertigt ist, um Brandopfer auf ihm darzubringen und Blut auf ihm zu sprengen. Da sollst du den levitischen Priestern, die zu den Nachkommen Zadoks gehören, die mir nahen dürfen, ist der Spruch des Herrn Jahwe, um mich zu bedienen. Ein junges Rind zu einem Sündopfer übergeben und sollst etwas von seinem Blute nehmen und es an seine vier Hörner tun und an die vier Ecken der Umfriedigung und an die Einfassung ringsum und sollst ihn so entzündigen. Sodann sollst du den Pharren, das Sündopfer, nehmen, dass man ihn an dem dazu bestimmten Platze des Tempelbereichs außerhalb des Heiligtums verbrenne. Am zweiten Tag aber sollt du einen fehllosen Ziegenbock als Sündopfer darbringen, dass man den Altar mit ihm entzündige, wie man ihn mit dem Farn entzündigt hat. Wenn du mit dem Entzündigen zu Ende bist, sollst du einen fehllosen jungen Stier und einen fehllosen Widder vom Kleinvieh darbringen. Die sollst du vor Jahwe bringen, und die Priester sollen Salz auf sie streuen und sie Jahwe als Brandopfer darbringen. Sieben Tage lang sollst du täglich einen Bock zum Sündopfer herrichten, auch einen jungen Stier und einen Widder vom Kleinvieh, beide fehllos, soll man herrichten. Sieben Tage hindurch soll man den Altar entzündigen und ihn reinigen und ihn einweihen. Und so sollen sie die Tage zu Ende bringen, am achten Tag aber und weiterhin sollen die Priester auf dem Altar eure Brandopfer und eure Schlachtopfer herrichten, und ich will euch gnädig annehmen, ist der Spruch des Herrn Jahwe.